Mündliche Prüfung Teil 3. Wir sollen ein zweitägiges Treffen von jungen Leuten aus unseren beiden Heimatländern und aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz planen. Zuerst müssen wir entscheiden, wo die Leute sich treffen, ob zum Beispiel in Deutschland oder in unserer Heimat oder in einem anderen Land. Meine Ideen für das Treffen sind, dass die Jugendlichen sich kennenlernen, etwas vom Alltag erfahren und Freundschaften schließen sollen. Wofür natürlich 2 Tage sehr kurz sind. Aber egal. Die 2 Tage sollen informieren, aber auch Spaß machen. Die Reisekosten werden von der Stiftung Internationale Jugend übernommen. Da fände ich es gut, wenn die Gruppen sich in einem schönen, warmen Land treffen, zum Beispiel in Griechenland, am besten in einem schönen Hotel am Strand. Das finde ich nicht so gut. Ich komme aus Russland. Soll die Gruppe, die aus meiner Heimat kommt, für 2 Tage nach Griechenland fliegen und dann gleich wieder zurück? Das ist natürlich schon sehr weit. Aber wir haben ja nur 2 Tage zur Verfügung. Die Gruppen müssen also auf jeden Fall für so einen kurzen Zeitraum weit reisen. Vielleicht kann man in Russland bzw. in Deutschland, der Schweiz oder Österreich und dem Irak dieses zweitägige Treffen an den Anfang oder ans Ende einer organisierten Jugendreise setzen. Das hätte dann den Vorteil, dass dieser Urlaub für die Jugendlichen billiger wäre, denn wir könnten einen großen Teil der Reisekosten mit den 30.000 Euro übernehmen. Wie wäre es, wenn ich jetzt einfach mal mein Programm vorstelle? Dann können Sie ja Ihres vorstellen. Und dann entscheiden wir. Einverstanden? Ja, okay. Also in einem schönen griechischen Hotel am Strand, am besten in der Nähe von irgendwelchen antiken Bauten. Am Morgen des ersten Tages sollten die Jugendlichen vortragen, wie bei ihnen der Alltag aussieht, wie Schule funktioniert, welche Dinge für sie wichtig sind oder wie sie sich die Zukunft vorstellen. Dann Mittagspause, dann Strand und Spiele, also Volleyball oder Fußball, etwas, das Spaß macht. Vielleicht ein kleines Turnier, am Abend dann gemeinsam einen Film sehen und danach für die, die nicht müde sind, tanzen im Club. Das wäre der erste Tag. Wie finden Sie das soweit? Ich finde, das ist keine schlechte Idee, aber nachmittags das Sportprogramm finde ich nicht so gut. Die Jugendlichen sollen doch etwas gemeinsam machen, zusammenfinden. Und wenn man da so ein Turnier macht, da spielen sie dann ja gegeneinander. Da sollte man auf jeden Fall gemischte Mannschaften bilden. Ich meine, in einer Mannschaft Leute aus unseren 3 Ländern haben. Dann wäre so ein Sportturnier in Ordnung. Ansonsten stimme ich Ihrem Programm zu. Ich dachte zwar an etwas anderes, aber jetzt gefallen mir Ihre Ideen. Und wie sähe dann Ihr 2. Tag aus? Da könnte man mit einem Workshop beginnen. Thema: gemeinsame Zukunft. Das wäre bestimmt sehr interessant. Alle Welt spricht von Globalisierung. Die Jugendlichen von heute sind die Erwachsenen von morgen und gestalten dann die Welt. Wie sehen Sie Ihre Zukunft auf dieser einen Welt, die immer mehr zusammenwächst? Wie wollen Sie Ihre Kinder einmal erziehen? Welche Werte sind für Sie dabei ganz wichtig? Denken Sie weiterhin in Nationen oder eben globaler? Nach der Diskussion dann Mittagessen. Danach ein bisschen Pause. Dann ein Ausflug in die Umgebung, wo es etwas Interessantes zu sehen gibt. Rückkehr am Abend, gemeinsames Essen. Dann sollten die Jugendlichen den Rest des Abends so verbringen, wie sie es wollen.